Die noch nicht aufgegessene Hälfte von einem Fisch hatte er im Mund, einen anderen Fisch in der Hand. Er kam dicht heran, fast Nase an Nase mit Frodo, und beschnüffelte ihn. Seine wässrigen Augen leuchteten. Dann nahm er den Fisch aus dem Mund und stand auf. »Liebes Schäfchen«, flüsterte er, »lieber Hobbit, komm zurück zum armen Smirgol. Gut, dass Smirgol kommt. Jetzt schnell fort, ja, durch die Bäume, solange die Fratzen noch dunkel sind. Ja, schnell fort.« »Ja, bald gehen wir«, sagte Frodo, »aber noch nicht gleich. Ich gehe mit dir, wie versprochen, ich verspreche es nochmal. Aber nicht jetzt gleich. Du bist noch nicht in Sicherheit. Ich werde dich retten, aber du musst mir vertrauen.« »Schäfchen, vertrauen?« sagte Gollum skeptisch. »Warum? Warum nicht gleich fort? Wo ist der andere, der grobe, garstige Hobbit? Wo ist er?« »Da oben«, sagte Frodo, zum Wasserfall hinaufzeigend. »Ohne ihn gehe ich nicht. Wir müssen zu ihm zurück.« Ihm war nicht wohl dabei. Dies war einer Betrügerei allzu ähnlich. Er befürchtete nicht wirklich, dass Faramir zulassen würde, dass sie Gollum umbrachten. Aber wahrscheinlich würde er ihn gefangen nehmen und fesseln lassen. Und was Frodo jetzt tat, erschiene der armen verräterischen Kreatur sicherlich als Verrat. Es wäre wohl unmöglich, ihm je verständlich oder glaubhaft zu machen, dass Frodo ihm nur auf diese Weise das Leben retten konnte. Was sollte er anderes tun, um nach beiden Seiten so gut es ging Wort zu halten? »Komm«, sagte er, »oder Schatz wird böse. Wir gehen jetzt zurück den Bach hinauf. Los, los, geh du voran.« Gollum kroch ein Stückchen dicht am Rand entlang, misstrauisch schnüffelnd. Gleich darauf hielt er an und hob den Kopf. »Da ist was«, sagte er, »kein Hobbit.« Plötzlich drehte er sich um, ein grüner Funke flackerte in seinen vorstehenden Augen. »Schiff, Schiff«, fauchte er. »Böse! Tücke! Verrat!« Er spuckte und streckte die langen Arme mit weißen, kralligen Fingern aus. Im gleichen Moment wuchs hinter ihm Anborns großer, schwarzer Schatten empor und stürzte sich auf ihn. Eine breite, starke Hand packte ihn im Nacken und hielt ihn fest. Er fuhr blitzschnell herum, nass und schlüpfrig, wie er war, wand sich wie ein Aal, kratzte und biss wie ein Kater. Aber noch zwei Männer sprangen aus dem Schatten herbei. »Halte still«, sagte der eine, »oder wir stecken dich voll Nadeln wie einen Igel.« Und begann zu winseln und zu schluchzen. Sie fesselten ihn unsanft. »Sachte, sachte«, sagte Frodo, »er ist nicht so stark wie ihr. Tut ihm nicht weh, wenn's nicht sein muss. Dann wird er eher Ruhe geben.« »Smergol, sie tun dir nichts. Ich komme mit dir und dir passiert nichts. Oder sie müssen mich auch töten. Vertrau dem Chef.« Gollum drehte sich um und spuckte nach ihm. Die Männer hoben ihn auf, zogen ihm eine Kapuze über die Augen und trugen ihn fort. Frodo folgte ihnen und kam sich sehr schlecht vor. Sie gingen durch die Öffnung hinter den Büschen, die Treppe hinunter und durch die Gänge in die Höhle zurück. Ein paar Fackeln brannten wieder, die Schläfer erwachten. Sam war da und empfing das schlaffe Bündel, das die Männer hereintrugen, mit einem scheelen Blick. »Erwischt?« sagte er zu Frodo. »Ja, oder eigentlich nein. Ich habe ihn nicht erwischt. Er ist zu mir gekommen, weil er mir zuerst vertraut hat. Tut mir leid, ich wollte nicht, dass Sie ihn so verschnüren. Das kommt hoffentlich wieder ins Reine, aber die Sache ist mir sehr zuwider.« »Mir auch«, sagte Sam, »und nichts kommt wieder ins Reine, solange wir dieses Häufchen Dreck nicht los sind.« Ein Mann kam, winkte den Hobbits und brachte sie zu der Nische am Ende der Höhle. Faramir saß dort auf seinem Stuhl, und die Lampe in der Auskehlung über seinem Kopf war wieder angezündet worden. Mit einer Handbewegung wies er ihnen die Hocker neben sich zum Sitzen an. »Bringt Wein für meine Gäste«, sagte er, »und holt mir den Gefangenen herbei.« Der Wein wurde gebracht, und Anborn kam und trug Gollum heran. Er nahm ihm die Kapuze ab und stellte ihn auf die Füße, blieb hinter ihm stehen, um ihn zu stützen. Gollum blinzelte und versteckte die Tücke seines Blicks unter den schweren, bleichen Lidern. Erbärmlich sah er aus, triefend nass und stank nach Fisch, Den einen hielt er immer noch in der Hand. Das spärliche Haar hing ihm in Strähnen wie fauliges Unkraut um die knochige Stirn, und die Nase lief ihm. »Bindet uns los, bindet los«, sagte er. »Strick tut uns weh, ja, und wie tut weh, und wir haben doch gar nichts getan.« »Gar nichts«, sagte Faramir und sah den Wicht scharf an, doch ohne dass seine Miene irgendeinen Ausdruck zeigte, weder Zorn noch Mitleid oder Erstaunen. »Gar nichts? Hast du noch nie etwas getan, wofür du gefesselt oder auch härter bestraft zu werden verdientest? Doch darüber muss zum Glück nicht ich urteilen. Heute Nacht aber hast du einen Ort betreten, den man nicht lebend wieder verlässt. Die Fische aus diesem Teich werden teuer erkauft.« Gollum ließ den Fisch aus seiner Hand fallen. »Will keinen Fisch«, sagte er. »Der Preis gilt nicht im Fisch«, sagte Faramir. »Schon hierher zu kommen und den Teich zu erblicken, hat die Todesstrafe zur Folge. Nur auf Frodos Bitten hin habe ich dich bisher verschont. Er sagt, zumindest er schulde dir etwas Dank. Aber du musst auch mir Rede und Antwort stehen. Wie ist dein Name? Woher kommst du? Und wohin willst du? Was ist dein Geschäft?« »Wir haben uns verirrt, verirrt«, sagte Gollum. »Kein Name, kein Geschäft, nein, Schatz, nichts. Nur Leere, nur Hunger. Ja, wir haben Hunger. Ein paar kleine Fische, grätige kleine Fische für einen armen Kerl. Und sie sagen, tot. So weise sind sie, so gerecht, so wunderbar gerecht.« »Nicht sehr weise«, sagte Faramir, »aber gerecht, freilich, ja. Wenigstens so gerecht, wie wir es mit unserem bisschen Weisheit eben sein können. Schneide ihn los, Frodo.« Faramir nahm ein kleines Taschenmesser aus dem Gürtel und reichte es Frodo. Gollum missverstand die Geste und ließ sich kreischend zu Boden sinken. »Schon gut, Smergol«, sagte Frodo, »vertrau mir doch. Ich lass dich nicht im Stich. Antworte wahrheitsgetreu, wenn du kannst. Es wird dir gut tun und nicht schaden.« Er durchschnitt die Hand- und Fußfesseln und half Gollum wieder auf die Beine. »Komm hierher«, sagte Faramir, »sieh mich an. Weißt du, wie dieser Ort heißt? Bist du hier schon früher gewesen?« Hob Gollum den Kopf und sah Faramir an. Alles Licht in seinen Augen erlosch, und sie begegneten blass und stumpf für einen Moment dem klaren und festen Blick des Menschen von Gondor. Es wurde totenstill. Dann ließ Gollum den Kopf sinken und schien in sich zusammenzuschrumpfen, bis er zitternd auf dem Boden hockte. »Wir wissen nichts und wollen nichts wissen«, wimmerte er. »Nie hier gewesen, nie wieder herkommen.« »In deinem Geist gibt es verriegelte Türen und geschlossene Fenster, und dahinter sind dunkle Kammern«, sagte Faramir. »Doch in diesem Punkt, so erkenne ich, sprichst du die Wahrheit. Dein Glück. Mit welchem Eid willst du beschwören, nie zurückzukehren und keine lebende Kreatur durch Wort oder Zeichen hierher zu führen?« »Chef weiß«, sagte Gollum mit einem Seitenblick zu Frodo. »Ja, er weiß. Wir versprechen, Chef, wenn er uns rettet. Wir versprechen auf es. Ja.« Er kroch Frodo zu Füßen. »Rette uns, liebes Schiffchen«, winselte er. »Smergul verspricht beim Schatz, verspricht treulich, kommt nie wieder, sagt kein Wort, nie, nie und nimmer, nein, Schatz, nein.« »Genügt dir das?« sagte Faramir. »Ja«, sagte Frodo, »jedenfalls musst du entweder sein Versprechen annehmen oder nach deinem Gesetz verfahren. Mehr Sicherheit kannst du nicht erlangen. Aber ich hatte versprochen, dass ihm nichts geschehen werde, wenn er zu mir komme. Und ich würde nicht gern wortbrüchig.« Faramir bedachte sich einen Augenblick. »Sehr gut«, sagte er dann. »Ich überlasse dich deinem Herrn, Frodo, Drogos Sohn. Möge er verfügen, was mit dir geschehen soll.« »Aber, Herr Faramir«, sagte Frodo und machte eine Verbeugung, Du hast noch nicht verfügt, was mit besagtem Frodo geschehen soll. Und solange dein Beschluss dazu nicht bekannt gegeben ist, kann er keine Pläne für sich und seine Gefährten machen. Du hast dein Urteil bis zum Morgen vertagt, doch den haben wir nun.« »Dann will ich meinen Spruch fällen«, sagte Faramir. »Was dich betrifft, Frodo, so gewähre ich dir, soweit meine Befugnisse reichen, die Erlaubnis, dich im Reiche Gondor bis zu den entferntesten seiner alten Grenzen frei zu bewegen. Mit dem einzigen Vorbehalt, dass weder dir noch einem deiner Begleiter erlaubt ist, ungebeten an diesen Ort zurückzukehren. Dieses Urteil gilt für ein Jahr und einen Tag und erlischt dann, es sei denn, du erscheinst vor Ablauf der Frist in Minas Tirith vor dem Herrn der Stadt. Dann werde ich ihn bitten, meine Entscheidung zu bestätigen und ihr lebenslange Geltung zu verleihen. In der Zwischenzeit soll jeder, der unter deinem Schutz steht, auch meinen Schutz und den Schutz von Gondor genießen. Bist du zufrieden?« Frodo verbeugte sich. »Ich bin zufrieden«, antwortete er, »und stelle mich in deinen Dienst, wenn das für einen so hohen und ehrenwerten Herrn irgend von Wert sein kann.« »Es ist von großem Wert«, sagte Faramir. »Und nimmst du nun diese Kreatur, diesen Smeargol, unter deinen Schutz?« »Ja, ich nehme Smeargol unter meinen Schutz«, sagte Frodo. Sam seufzte hörbar, und nicht wegen der vielen Höflichkeitsfloskeln, an denen er im Gegenteil, wie alle Hobbits, großen Gefallen fand. Überhaupt hätte eine solche Verhandlung daheim im Auenland noch sehr viel mehr Worte und Verbeugungen erfordert. »Dann gilt für dich«, sagte Faramir zu Gollum, »dass du zum Tode verurteilt bist. Aber solange du mit Frodo gehst, soll dir von unserer Seite nichts geschehen. Wirst du aber jemals von einem Menschen aus Gondor ohne ihn umherstreunend angetroffen, so soll das Urteil vollstreckt werden. Und möge der Tod dich rasch ereilen, ob in Gondor oder anderswo, wenn du ihm nicht treu dienst. Nun antworte mir. Wohin willst du gehen? Du warst sein Führer, sagt er. Wohin wolltest du ihn führen?« Gollum gab keine Antwort. »Dies darf nicht geheim bleiben«, sagte Faramir. »Antworte, oder ich stoße mein Urteil um.« Gollum sagte immer noch nichts. »Ich werde an seiner Statt antworten«, sagte Frodo. »Er hat mich zum Schwarzen Tor geführt, wie ich verlangt hatte. Aber es war unpassierbar.« »Ein offenes Tor ins namenlose Land gibt es nicht«, sagte Faramir. »Als wir das sahen, wichen wir seitwärts aus und gingen an der Südstraße entlang«, fuhr Frodo fort, »denn er sagte, dort gäbe es, oder gäbe es vielleicht, einen Pfad in der Nähe von Minas Ithil.« »Minas Morgul«, sagte Faramir. »Ich weiß es nicht genau«, sagte Frodo, »aber der Pfad soll an der Nordseite des Tals, in dem die alte Stadt steht, in die Berge hinaufführen, bis zu einer hohen Spalte, und dann hinunter in das Gebiet jenseits der Berge.« »Weißt du, wie dieser Gebirgspass heißt?« sagte Faramir. »Nein.« »Er heißt Cirith Ungol.« Gollum zischte, als er den Namen hörte, und begann in sich hineinzubrabbeln. »Ist das nicht der Name?« sagte Faramir zu ihm gewandt. »Nein«, sagte Gollum, und dann kreischte er, wie wenn ihn etwas gestochen hätte. »Ja, ja, wir haben den Namen einmal gehört. Aber was kümmert uns der Name? Chef sagt, er muss hinein. Also müssen wir es irgendwo versuchen. Gibt keinen anderen Weg, nein.« »Keinen anderen Weg«, sagte Faramir, »woher weißt du das? Und wer hätte alle Grenzen dieses dunklen Reiches ausgekundschaftet?« Er sah Gollum lange und nachdenklich an. Dann nahm er wieder das Wort. »Schaff diese Kreatur weg, Anborn. Behandle ihn gut, aber pass auf ihn auf. Und du, Smeargol, versuche nicht, in den Wasserfall zu springen. Die Felsen dort haben Zähne, die dir ein vorzeitiges Ende bereiten würden. Lass uns jetzt allein und vergiss deinen Fisch nicht.« Anborn ging hinaus und Gollum schlich mit eingezogenem Kopf vor ihm her. Der Vorhang vor der Nische Frodo, ich glaube, du handelst hier sehr unklug, sagte Faramir. Du solltest nicht mit dieser Kreatur gehen. Sie ist bösartig. Nein, nicht ganz und gar bösartig, sagte Frodo. Vielleicht nicht ganz, sagte Faramir, aber die Bosheit frisst den Kerl von innen auf wie ein Krebsgeschwür und wächst in ihm. Wo er dich hinführt, da erwartet dich nichts Gutes. Wenn du dich von ihm trennen willst, gebe ich ihm freies Geleit und lasse ihn an jeden Punkt von Gondors Grenzen bringen, den er nur nennen mag. Er würde es nicht annehmen, sagte Frodo. Er würde mir weiter folgen, wie er es schon seit langem tut. Und ich habe mehrere Male versprochen, ihn unter meinen Schutz zu nehmen und dahin zu gehen, wohin er mich führt. Du verlangst doch nicht von mir, dass ich mein Wort breche. Nein, sagte Faramir, aber mein Herzenswunsch wäre es. Denn es scheint weniger falsch zu sein, einem anderen zum Treubruch zu raten, als ihn selbst zu begehen. Besonders wenn ein Freund unwissentlich sein Wort zum eigenen Schaden verpfändet hat. Doch nein, wenn er mit dir gehen will, wirst du ihn nun wohl ertragen müssen. Aber ich glaube nicht, dass du durch dein Wort gehalten bist, nach Cirith Ungol zu gehen, wovon er dir weniger gesagt hat, als er weiß. Soweit zumindest habe ich ihn durchschaut. Geh nicht nach Cirith Ungol. Wohin soll ich dann gehen? Sagte Frodo. Zurück zum Schwarzen Tor und mich den Wachen ausliefern? Was weißt du von diesem Pass, das seinen Namen so schrecklich macht? Nichts Gewisses, sagte Faramir. Wir aus Gondor dringen in diesen Tagen nicht mehr über die Straße hinaus nach Osten vor. Keiner von uns Jüngeren hat das je getan. Und ins Schattengebirge hat keiner von uns je den Fuß gesetzt. Von dort wissen wir nur aus alten Erzählungen und Gerüchten aus verflossenen Zeiten. Doch an den Pässen oberhalb von Minas Morgul haust irgendein dunkles Schrecknis. Alte Männer und Schriftgelehrte erbleichen und verstummen, wenn nur der Name Cirith Ungol genannt wird. Das Tal um Minas Morgul ist vor sehr langer Zeit dem Bösen anheimgefallen, und es war ein Ort des Grauens und der Gefahr schon, als der vertriebene Feind von fern und Ithilien zum größten Teil in unserer Hand war. Wie du weißt, war diese Stadt einst eine Festung, stolz und prächtig, Minas Ithil, die Zwillingsschwester unserer Stadt. Aber sie wurde von üblen Menschen eingenommen, die sich der Feind während seiner früheren Herrschaft gefügig gemacht hatte und die nach seinem Sturz heimat- und herrenlos umherstreiften. Es heißt, ihre Fürsten seien dem Bösen verfallene Numenorer gewesen. Ihnen habe der Feind Ringe der Macht gegeben, von denen sie aufgezehrt wurden. Lebende Gespenster seien sie geworden, entsetzlich und böse. Nach seinem Fortgang eroberten sie Minas Ithil und hausten dort, und seither herrschen in der Stadt und im Tal ringsum Verfall und Verwesung. Leer scheint es zu sein, und ist es doch nicht. Denn ein gestaltloses Grauen nistet in den Trümmern. 9 Fürsten waren sie. Und nach der Wiederkehr ihres Herrn, die sie insgeheim vorbereiten halfen, wurden sie noch stärker. Dann brachen die 9 Reiter aus den Toren des Schreckens, und wir konnten ihnen nicht widerstehen. Komm ihrer Burg nicht zu nahe. Du wirst erspäht. Die Tücke an diesem Ort schläft niemals. Er ist voller lidloser Augen. Geh nicht dorthin. »Doch welchen anderen Weg kannst du mir weisen?« sagte Frodo. »Du selbst, sagst du, kannst mich nicht bis zu den Bergen geleiten und erst recht nicht über sie hinweg. Aber über die Berge, wie ich dem Rat feierlich gelobt habe, muss ich einen Weg finden, oder ich werde auf der Suche nach ihm umkommen. Und wenn ich nun umkehrte und mich weigerte, den Weg bis zum bitteren Ende zu gehen, wohin sollte ich mich dann wenden, unter den Elben oder Menschen?« Würdest du dir wünschen, dass ich mit diesem Ding nach Gondor komme, das schon deinen Bruder vor Begierde wahnsinnig machte? Wie würde es Minas Tirith behexen? Sollen sich 2 Städte wie Minas Morgul über ein totes, verpestetes Land hinweg angrinsen? Das würde ich nicht wollen, sagte Faramir. Was würdest du dann wollen, dass ich tue? Ich weiß nicht. Nur, dass du nicht in den Tod rennst oder in die Folter. Und ich glaube nicht, dass Mithrandir diesen Weg gewählt hätte. Aber weil er nicht mehr da ist, muss ich die Wege nehmen, die ich finde. Und viel Zeit zu suchen bleibt mir nicht, sagte Frodo. Es ist ein hartes Schicksal und eine Fahrt ohne Hoffnung, sagte Faramir. Doch bleib wenigstens eingedenk meiner Warnung. Hüte dich vor deinem Führer, diesem Smergol. Es wäre nicht sein erster Mord. Ich kann es in ihm lesen. Er seufzte. Nun, so sind wir uns begegnet. Und so müssen wir uns trennen, Frodo, Drogos Sohn. Du erwartest keine trostreichen Reden. Ich habe keine Hoffnung, dich eines anderen Tags unter dieser Sonne wiederzusehen. Aber wenn du gehst, nimm meinen Segen mit dir. Für dich und all dein Volk. Jetzt ruht noch ein Weilchen, bis das Frühstück für euch bereitsteht. Gern wüsste ich noch, wie dieser Schleicher von Smergol in den Besitz des Dings gelangt ist, von dem wir sprachen, und wie er es verloren hat. Doch damit will ich dich jetzt nicht behelligen. Wenn du wieder erwarten jemals in die Lande der Lebenden zurückkehrst und wir uns alles noch einmal erzählen, in der Sonne an einer Mauer sitzend und lachend über alten Kummer, dann sollst du mir's erzählen. Bis zu jenem Tag oder zu einem anderen, wo selbst der Blick der sehenden Steine von Númenor nicht hinreicht. Lebe wohl. Er stand auf, verbeugte sich tief vor Frodo und schritt, den Vorhang aufziehend, in die Höhle hinaus. Wanderung zur Wegscheide. Frodo und Sam ruhten noch eine Weile still in ihren Betten, während die Männer allmählich munter wurden und die Tagesgeschäfte begannen. Bald brachte man ihnen Waschwasser, und dann wurden sie zu einem Tisch geführt, auf dem eine Mahlzeit für drei angerichtet war. Faramir frühstückte mit ihnen. Er hatte die ganze Nacht nicht geschlafen und sah doch nicht müde aus. Als sie fertig waren, standen sie auf. »Hunger sollt ihr unterwegs nicht leiden«, sagte Faramir. »Ihr habt nicht viel Vorrat, und ich habe etwas Reisefutter in euren Rucksäcken verstauen lassen. An Wasser wird es euch in Ithilien nicht mangeln, aber trinkt aus keinem Bach, der vom Imlad Morgul herabfließt, dem Tal des lebenden Todes. Und noch etwas muss ich euch sagen. Meine Späher und Kundschafter sind sämtlich zurückgekehrt, und einige hatten sich sogar bis auf Sichtweite ans Morannon herangeschlichen. Sie alle melden etwas Sonderbares. Das Land liegt verlassen. Keine Bewegung auf der Straße. Nirgendwo Schritte, Hornsignale oder Bogenschwirren zu hören. Eine lauernde Stille liegt über dem namenlosen Land. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, aber der Tag einer großen Entscheidung rückt rasch näher. Ein Sturm zieht herauf. Beeilt euch. Wenn ihr fertig seid, gehen wir. Die Sonne steigt bald über den Schatten auf. Den Hobbits wurden ihre Rucksäcke gebracht, etwas schwerer als vordem, außerdem zwei kräftige Wanderstäbe aus geglättetem Holz mit Eisenspitzen und geschnitzten Griffen, an denen geflochtene, lederne Handschlaufen befestigt waren. »Ich habe keine geeigneten Abschiedsgeschenke für euch«, sagte Faramir, »aber nehmt diese Stäbe. Sie können dem Wanderer oder Bergsteiger im wilden Land gute Dienste leisten. Die Menschen im Weißen Gebirge benutzen sie. Diese allerdings sind auf eure Länge zurecht gestutzt und mit neuen Spitzen beschlagen. Sie sind vom schönen Holz des Baumes Lebethron, das die Holzschnitzer von Gondor lieben. Und ihnen ist eine Kraft verliehen, den Weg und den Rückweg zu finden. Möge diese Kraft unter dem Schatten, in den ihr geht, nicht ganz erlahmen.« Die Hobbits verbeugten sich tief. »Großmütiger Gastgeber«, sagte Frodo, »Elrond, der Halbelb, hat mir gesagt, unterwegs werde mir Freundschaft begegnen, verborgen und unerwartet. Und gewiss, so viel Freundschaft, wie du mir erwiesen hast, hatte ich nicht erwartet. Sie gefunden zu haben, lässt Böses gut werden.« Nun machten sie sich bereit zum Aufbruch. Aus irgendeinem Winkel oder Schlupfloch wurde Gollum geholt, und er schien mit sich zufriedener als bisher zu sein. Allerdings hielt er sich dicht an Frodo und mied Faramirs Blick. »Eurem Führer müssen wir die Augen verbinden«, sagte Faramir, »aber dir und deinem Diener Samwise erlasse ich dies, wenn ihr wollt.« Gollum winselte und wand sich und klammerte sich an Frodo, als man ihm die Binde umlegen wollte, und Frodo sagte, »Verbindet uns allen dreien die Augen, mir zuerst. Vielleicht begreift er dann, dass ihm nichts zuleide getan wird.« So geschah es, und man führte sie aus der Höhle von Heneth-Anun hinaus. Als sie die Gänge und Treppen hinter sich hatten, spürten sie die frische, milde Morgenluft um sich. Immer noch mit verbundenen Augen gingen sie ein kurzes Stück weiter, zuerst bergauf, dann sachte bergab. Endlich befahl Faramir, dass man ihnen die Binden abnahm. Sie standen wieder unter dem Gezweig des Waldes. Der Wasserfall war nicht mehr zu hören, denn ein langgestreckter Südhang trennte sie nun von der Schlucht, wo der Bach floss. Im Westen konnten sie Licht durch die Bäume sehen, als ob dort der Rand der Welt wäre, von dem man nur noch auf den Himmel hinausblickt. »Hier trennen sich unsere Wege«, sagte Faramir. »Wenn ihr meinen Rat annehmen wollt, dann geht noch nicht gleich nach Osten, sondern weiter geradeaus, denn so bleibt ihr noch über viele Meilen hin im Schutz des Waldes. Nach Westen fällt das Land von einem Grat zu den großen Tälern hinab, manchmal jäh und steil, manchmal in langen Hängen. Haltet euch nah an diesen Grat und an den Waldrand. Fürs Erste glaube ich, könnt ihr bei Tag gehen. Das Land träumt in falschem Frieden, und für eine Weile hat sich alles Böse daraus verzogen. Fahrt wohl, soweit ihr kommt.« Dann umarmte er die Hobbits, wie es bei seinem Volk Sitte war. Er bückte sich, legte ihnen die Hände auf die Schultern und küsste sie auf die Stirn. »Geht mit den guten Wünschen aller guten Menschen«, sagte er. Sie verbeugten sich bis zum Boden. Er wandte sich ab und ging, ohne sich umzublicken, zu seinen beiden Leibwächtern, die in einigem Abstand stehen geblieben waren. Die Hobbits staunten, wie schnell diese grün gekleideten Menschen sich bewegen konnten, denn fast im Handumdrehen waren sie verschwunden. Der Wald, wo Faramir eben noch gestanden hatte, schien öd und verlassen, als wäre ein Traum verflogen. Und wandte sich wieder nach Süden. Wie um seine Missachtung all solcher Höflichkeiten zu bekunden, wühlte Gollum im Erdreich am Fuß eines Baumes. »Schon wieder hungrig?« dachte Sam. »Also, nun weiter.« »Sind sie endlich weg?« sagte Gollum. »Böse, gemeine Menschen. Smergol tut immer noch der Hals weh, jawohl. Gehen wir.« »Ja, gehen wir«, sagte Frodo, »aber wenn du nur schlecht von den Männern reden kannst, die dich verschont haben, dann sei lieber still.« »Liebes Schäfchen«, sagte Gollum, »Smergol macht nur Späßchen. Verzeiht alles, Smergol, jawohl, sogar dem lieben Schäfchen seine kleinen Schwindeleien. Oh ja, Schäfchen lieb, Smergol lieb.« Frodo und Sam gaben keine Antwort. Die Rucksäcke schulternd und die Wanderstäbe zur Hand nehmend, machten sie sich auf den Weg durch die Wälder von Ithilien. Zweimal rasteten sie an diesem Tag und aßen etwas von der Wegzehrung, die ihnen Faramir mitgegeben hatte, getrocknete Früchte und Pökelfleisch, genug für viele Tage, und so viel Brot, wie sie nur essen konnten, bevor es hart wurde. Gollum aß nichts. Die Sonne stieg höher und wanderte ungesehen über sie hinweg. Als sie zu sinken begann, wurde das Licht, das von Westen durch die Bäume schimmerte, golden, und immer gingen sie im kühlen grünen Schatten. Ringsum war Stille. Alle Vögel schienen davongeflogen oder verstummt zu sein. Früh wurde es dunkel in den stillen Wäldern, und vor Einbruch der Nacht machten sie Halt. Müde, denn von Heneth-Anun waren sie über 7 Wegstunden weit gelaufen. Frodo legte sich ins tiefe Laub unter einem alten Baum und schlief die ganze Nacht durch. Sam, an seiner Seite, schlief nicht so ruhig. Er wachte mehrere Male auf, aber nie war etwas von Gollum zu sehen, der davon gehuscht war, sobald sie sich niedergelassen hatten. Ob er für sich in irgendeinem Loch in der Nähe geschlafen hatte oder die ganze Nacht herumgestreunt war, sagte er nicht, aber beim ersten Lichtschimmer war er wieder da und weckte seine Begleiter. »Müsst aufstehen, jawohl, müsst ihr«, sagte er. »Weg ist noch weit nach Südosten. Hobbits müssen sich beeilen.« Der Tag verging ganz so wie der vorige, nur dass die Stille sich noch zu vertiefen schien. Die Luft wurde drückend und stickig unter den Bäumen. Es war, als ob sich ein Gewitter zusammenbraute. Gollum blieb oft stehen und schnupperte, dann brabbelte er in sich hinein und trieb sie zur Eile an. Während der dritten Etappe ihres Tagesmarschs, als der Nachmittag schon zu Ende ging, lichtete sich der Wald. Die Bäume wurden höher und standen weiter auseinander. Große Stechpalmen mit dicken Stämmen ragten finster und feierlich aus weiten Lichtungen auf. Hier und da auch altersgraue Eschen und riesige Eichen, die eben ihre braungrünen Knospen ausstreckten. Ringsum breiteten sich grüne Wiesen, gesprenkelt mit Schöllkraut und weißen und blauen Anemonen, die ihre Blüten nun zum Schlafen eingerollt hatten. Und ganze Felder standen voll mit Blättern von Waldhyazinthen. Ihre schlanken Glockenstängel stießen schon durch das Erdreich. Nichts, das kreucht und fleucht, war zu sehen, aber auf diesen freien Flächen wurde Gollum ängstlich, und sie huschten nun bedachtsam von einem langen Schatten zum nächsten. Das Licht schwand schon rasch, als sie den Waldrand erreichten. Dort setzten sie sich unter eine knorrige alte Eiche, deren Wurzeln wie Schlangen einen steilen, bröckelnden Hang hinabkrochen. Vor ihnen lag ein tiefes, düsteres Tal. Auf der gegenüberliegenden Seite schloss der Wald sich wieder und zog sich